Hi friends. Hallo Freunde. We are here in the art studio of my wife. Wir sind hier im Atelier meiner Frau. That's where she uses her creativity. Hier nutzt sie ihre Kreativität. Now, my wife comes from several generations of artists. Meine Frau kommt aus einer Generationslinie von Künstlern. Mother, an incredible painter. Ihre Mutter war eine fantastische Malerin. Her grand, her great grandparents. Ihre Groß- und Urgroßeltern. Debbie is very talented. Debbie ist also sehr talentiert. So look, when we first got married 35 years ago, als wir vor 35 Jahren heirateten, here was what our conversation was. Hatten wir eine folgende Konversation. I'm Austrian. Ich bin Österreicher. In Austria, you have to take art in school for many years. In Österreich hat man in der Schule mehrere Jahre lang Kunstunterricht. Minimum 4 years. Mindestens 4 Jahre. First year I failed. Im ersten Jahr bin ich durchgefallen. Second year I failed. Im zweiten Jahr bin ich durchgefallen. Third year I failed. Im dritten Jahr bin ich durchgefallen. Fourth year I failed. Und im vierten Jahr bin ich auch durchgefallen. Meine Familie, also Debbie, ich und unsere beiden Kinder, spielten gern ein Spiel. The game is called Activity. Es heißt Activity. Portuguese, draw a card. Man zieht eine Karte. And then, as you take the card. Und wenn auf der Karte steht ein Wort. And you work in teams. Und man spielt im Team. And first you have to draw that word, and the other people have to guess. Und man muss zuerst das Wort aufmalen, damit die anderen im Team es erraten. And then describe, and then you have to pantomime it. Und dann muss man erklären und danach pantomimisch darstellen. My family, nobody from my family wants to be in my team. Keiner aus meiner Familie wollte in meinem Team sein. You know why? Weißt du warum? Because of my artwork. Wegen meiner Kunstwerke. I just said that they don't like my taste. Ich habe dann einfach gesagt, dass sie meinen Geschmack halt nicht mögen. So here is what we do. Wir machen also Folgendes. I draw, let's say I have a elephant. Ich male, sagen wir mal, einen Elefanten. So this is actually it really happened. Und das ist so wirklich passiert. So I drew the elephant. Ich habe den Elefanten gezeichnet. And I tried to get my team to guess. Und ich wollte, dass mein Team es errät. And they did not. Aber das taten sie nicht. The minute was up. Die Minute war vorbei. And I was really upset. Und ich war wirklich sauer. I said, guys, can you see it's an elephant? Und ich sagte, Leute, seht ihr nicht, dass es ein Elefant ist? My son Christopher said, Dad, that's a chicken. Mein Sohn Christopher sagt, Papa, das ist ein Huhn. So I can draw. Ich kann also nicht malen. But I've learned something. Aber ich habe etwas gelernt. About the heart. Über das Herz. This is very powerful. Und das ist sehr kraftvoll. Look. Schau. Look at this. Sieh dir das an. My wife drew this. Meine Frau hat das gemalt. She drew this from a photo where I and her actually were in Bora Bora. Sie hat es von einem Foto abgemalt, das wir bei unserem Urlaub auf Bora Bora gemacht haben. The water is really this color. Das Wasser dort hat tatsächlich diese Farbe. So while I admire what she does. Während ich bewundere, was sie tut. I mean, she's made so many beautiful photos, pictures all back there. Und sie hat so viele schöne solche Bilder gemalt, die alle dort stehen. I admire this. Ich bewundere das. You know. But I've always said to her, sweetheart, I am not creative. Aber ich sagte immer zu ihrem Liebling, ich bin nicht kreativ. You know, she sticks here and for hours and she does all these little things and then it comes out so beautiful. Sie macht das über Stunden und malt jedes Detail ganz genau und am Ende kommt so etwas Schönes dabei raus. You know, these grapes, I mean, I could never do this. Diese Trauben hier zum Beispiel, ich könnte das niemals. But you know what? Aber weißt du was? I'm 60 years old. Ich bin 60 Jahre alt. And honestly, I live the most amazing life. Und ich lebe wirklich das tollste Leben. I've been used to impact tens of thousands of people all over the world. Ich wurde benutzt, um zehntausende Menschen weltweit zu beeinflussen. We are saving orphans from the streets in Brazil. Wir retten Waisenkinder von den Straßen Brasiliens. We live a wonderful life. Wir leben ein wundervolles Leben. We experience the goodness of God every day. Wir erleben jeden Tag die Güte Gottes. Do you know why? Weißt du warum? Because I have learned that everybody is an artist. Weil ich gelernt habe, dass jeder ein Künstler ist. How? Wie? Look. Schau. Our heart, unser Herz, is the canvas. Ist die Leinwand. Every one of us has a white canvas. Jeder von uns hat eine weiße Leinwand. I have a heart Daniel has a heart. Hi, who records this has a heart. Ich habe ein Herz. Daniel hat ein Herz. Hi, die das Video aufnimmt, hat ein Herz. This is our heart. Das ist unser Herz. But it's nothing, just a plain white can. Nein, das ist nichts als eine leere weiße Leinwand. What had to happen? Which process? Was muss also passieren? Also welcher Prozess? From this one being a white canvas to now being a beautiful work of art. Damit diese weiße Leinwand zu einem schönen Kunstwerk wurde. Something very logical and very simple. Etwas sehr Logisches und Einfaches. We needed paint. Wir brauchen Farbe. So, here's what happened. Folgendes ist damit passiert. Debbie had a canvas. Debbie hatte eine Leinwand. Paint. Farbe. And a brush. Und einen Pinsel. Look. Schau. Your heart is the white canvas. Dein Herz ist die weiße Leinwand. The word of God is the paint. Das Wort Gottes ist die Farbe. And your imagination is the paintbrush that makes it so beautiful and puts it all here. Und deine Vorstellung ist der Pinsel, der die Farbe aufträgt und es so schön aussehen lässt. If I have the perfect canvas, wenn ich die perfekte Leinwand habe, and if I have the perfect paintbrush, und wenn ich den perfekten Pinsel habe, and if I have all the most amazing paint, und wenn ich die fantastischsten Farben habe, but if I don't do anything with it, aber wenn ich das nicht nutze, do you know what will happen? Weißt du, was dann passiert? White. Weiß. White. Weiß. You will all of your life have nothing else but just a plain white canvas. Du wirst dein Leben lang nichts weiter haben als eine leere weiße Leinwand. Was passiert dann? God is not fair. Gott ist nicht fair. Why do they have such a beautiful experience in Bora Bora? Warum hatten die so ein schönes Erlebnis in Bora Bora? All I have is a white piece of can. Alles was ich habe ist eine weiße Leinwand. I tell you why. Ich sag dir warum. Because somebody, which in this case was Debbie, weil jemand, in diesem Fall Debbie, took the white canvas, diese weiße Leinwand nahm, the heart, also das Herz, took the paint, the word of God, nahm die Farbe, also das Wort Gottes, and applied it, put it on here, und hat es darauf verteilt und gemalt. Diligently. Fleißig. The white canvas is the heart, the paint is the word of God, your imagination is the brush that applies it. Die weiße Leinwand ist dein Herz, die Farbe ist das Wort Gottes und deine Vorstellungskraft ist der Pinsel, mit der du die Farbe aufträgst. Reinhard, that's a very nice little allegory. Reinhard, das ist eine nette kleine Allegorie. But I'm a Christian. Aber ich bin Christ. I want Bible proof. Ich möchte biblische Beweise. Well, I'm glad you asked that. Nun, ich bin froh, dass du danach fragst. Because that's the easiest thing to do. Denn das ist am einfachsten. I'm going to apply the law of first mention, which is a known law in Bible. Ich werde das Gesetz der ersten Anwendung nutzen, das ein sehr bekanntes Gesetz der Bibelinterpretation ist. Daniel, where is the very first mention of the heart in the Bible? Daniel, wo wird das Herz zum allerersten Mal in der Bibel erwähnt? Genesis 6 verse 5, he's right. 1. Mose 6, 5, er hat recht. Here is what it says. Dort heißt es. Yes. And God saw. Und Gott sah, that the thoughts and the imaginations of the hearts were continuously evil, wicked. Dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanke und Vorstellung seines Herzens allzeit nur böse. The thoughts and the imagination of the heart. Die Gedanken und Vorstellungen des Herzens. What did the imagination do? Was hat die Vorstellung getan? It turned the whole heart wicked. Sie machte das ganze Herz böse. That's why God had to destroy the earth with water. Deshalb musste Gott die Erde durch Wasser zerstören. Because everything was destroyed and wicked. Denn alles war böse und kaputt. The thoughts and imagination. Die Gedanken und Vorstellungen. So their bad imagination painted a picture on the canvas of the heart. Ihre böse Vorstellung malte also ein Bild auf die Leinwand ihres Herzens. And the result was that everything turned wicked. Und das Resultat war, dass alles böse wurde. What happened? Was ist passiert? If I take this word of God, wenn ich dieses Wort Gottes nehme, and God, und Gott, that's what Paul says to the, so sagt Paulus es den Korinthern, has made all grace abound to me, hat mir alle Gnade im Überfluss gegeben, so that I will have all sufficiency, damit ich in allem mehr als genug habe, And I can be generous at every single occasion that I need to be. Und wann immer es erforderlich ist, großzügig sein kann. Reinhard! Reinhard! I don't prosper! Ich habe keinen Erfolg! I work and work and work and work, I don't prosper! Ich arbeite, arbeite, arbeite, aber ohne Gelingen! I'm tired, I can never make ends meet! Ich habe satt, ich habe nie genug! It's not fair! Das ist ungerecht! You can be generous at every occasion! Du kannst immer großzügig sein! You can save the children in Brazil! Du kannst die Kinder in Brasilien retten! You live in a nice house and drive a nice car! Du wohnst in einem schönen Haus und fährst ein schönes Auto! True. Stimmt. This was my heart. Das war mein Herz. I was taught that poverty is a sign of holiness. Mir wurde beigebracht, dass Armut ein Zeichen von Heiligkeit ist. I was taught that God wants Christians to be poor. Ich wurde gelehrt, dass Gott will, dass Christen arm sind. Do you know what I did? Weißt du, was ich gemacht habe? I took the paint. Ich nahm die Farbe. That God wants me to be blessed. Dass Gott möchte, dass ich gesegnet bin. Everything has been given to me because of Jesus Christ. Dass mir alles gegeben wurde durch Jesus Christus. And I took the paint. Und ich nahm diese Farbe. And I took the paintbrush. Und ich nahm den Pinsel. My imagination. Also meine Vorstellungskraft. And I saw myself prosperous in Christ. Und ich sah mich selbst in Christus wohlhabend sein. Painted on the canvas of my heart. Und ich malte auf die Leinwand meines Herzens this picture. Dieses Bild. That no matter who comes to me, who needs financial help, I will be generous. Dass egal wer zu mir kommt und finanzielle Hilfe benötigt, ich werde großzügig sein. In the beginning there was nothing there but a mess. Am Anfang war alles nur ein Durcheinander. But I painted the picture. Aber ich habe das Bild gemalt. I saw myself fruitful that I can save any child that needs to be saved. There will always be enough. Ich sah mich selbst fruchtbringend, damit ich jedes Kind retten kann, das gerettet werden muss und das immer genug vorhanden sein wird und so ist es. My friend. Mein Freund. What you experience today in your life has nothing to do with your circumstances. Was du heute in deinem Leben erlebst, hat nichts mit deinen Umständen zu tun. Has nothing to do with the canvas. Es hat nichts mit der Leinwand zu tun. Has nothing to do with the paint. Es hat nichts mit der Farbe zu tun. We all have the paint, the word of God. Wir haben alle die Farbe, das Wort Gottes. We all have the canvas, our hearts. Wir haben alle die Leinwand, unser Herz. We all have a paintbrush, our imagination. Wir haben alle einen Pinsel, unsere Vorstellungskraft. But very few paint the picture. Aber nur sehr wenige malen das Bild. I'm gonna finish with a very challenging thought. Ich ende mit einem sehr herausfordernden Gedanken. How many Christians sit in front of the television and put their imagination in neutral? Wie viele Christen sitzen vor dem Fernsehen und stellen ihre Vorstellung auf Leerlauf? And let the television decide where their imagination goes. Und lassen das Fernsehprogramm entscheiden, wo ihre Fantasie hingeht. That's stupid. Das ist dumm. Do you know what I do every day? Weißt du, was ich täglich mache? Every day I spend a lot of time. Jeden Tag verbringe ich viel Zeit, in the Word of God. Das Wort Gottes zu nehmen. And painting my painting. Und mein Bild zu malen. That's why my life is like a beautiful work of art. Deshalb ist mein Leben wie ein schönes Kunstwerk. You have everything that I have. Du hast alles, was ich habe. Paint your picture. Zeichne dein Bild. Thank you for watching us. Danke, dass du uns zugeschaut hast. If you liked it, click the like. Wenn du es mochtest, klick auf den Daumen hoch. If you want to join us, subscribe to the YouTube channel. Wenn du uns folgen willst, dann schreib dich auf unserem Kanal ein. Leave us a comment and talk to us. Lass einen Kommentar da und rede mit uns. We like to hear you. Wir freuen uns, von dir zu hören. Thank you, Daniel. Danke, Daniel. It was really fun. Es hat wirklich Spaß gemacht.